Bill Nelson bezeichnet Harvest heute noch als Teil eines goldenen Zeitalters, in dem Talentsucher von großen Plattenfirmen selbst noch Talent, Vorstellungskraft und Mut hatten, die Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen. Der folgende Song, der 1977 von der Band Griffon erschien, reflektiert den Geist der späten 70er, in dem Gruppen wie Yes und Genesis die eine Seite, die theatralische der Rockmusik, dominierten.